Morning, morning, morning. Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, my friends, I'm sure you've been challenged and excited at the same time. Also, meine Freunde, ich bin sicher, ihr seid zugleich herausgefordert und begeistert. Well, at least you're supposed to be. Zumindest solltet ihr das sein. Excited by the amazing comfort that is available for you. Begeistert von dem wunderbaren Trost, der für euch vorhanden ist. But challenged by trusting Jesus enough not to accept the comfort from earth. Aber herausgefordert, Jesus genug zu vertrauen, um nicht den Trost dieser Welt anzunehmen. That's a challenge. Das ist eine Herausforderung. But look, he doesn't only say that your heart shall be wrapped up in heaven's comfort. Doch schau, er sagt nicht nur, dass dein Herz in den Trost des Himmels gehüllt sein soll. He says, woven together into love's fabric. Er sagt, und in das Gewand der Liebe verwoben. You know, the Passion really is a way to express the Greek in a picturesque way, but close to the original. Die Passion hat wirklich eine Art, Dinge bildhaft und doch nah am Originalgriechischen auszudrücken. So look at this. Also schau. It's the fabric of love that we have to be woven into. Es ist der Stoff der Liebe, in den wir hineingewebt werden müssen. Think about this. Denk darüber nach. The word love, we understand that, is the Greek word agape, which is a divine kind of love. Das Wort Liebe ist, wie wir wissen, das griechische Wort agape, was die göttliche Liebe ausdrückt. And if you look right here in the original, it actually is the word agape. Und hier wird im Griechischen dieses Wort agape verwendet. And we're supposed to be woven together into the fabric of agape. Wir sollen also in den Stoff der Agape hineingewoben werden. What does it mean? Was bedeutet das? If I take a blanket, wenn ich eine Decke nehme, let's say I'm gonna make a blanket that's blue, I'm actually make it blue. Oder sagen wir, ich fertige eine Decke an, die blau ist, and I wave yellow into the fabric. Und ich webe gelb in den Stoff hinein. In the end, it will be a blue and yellow fabric, a blue and yellow blanket. Dann wird es am Ende eine blau-gelbe Decke sein. It's woven together. Es wurde zusammengewebt. And that's the picture that Paul is trying to paint. Das ist das Bild, was Paulus hier versucht zu zeichnen. That's the internal struggle that he has. Das ist der innere Kampf, den er hat. That you and God's perfect love are inseparable. Dass du und Gottes perfekte Liebe unzertrennbar seid. That you would be the most loving person possible and yet you don't even love people. Dass du die liebevollste Person überhaupt bist, aber nicht Menschen liebst. Hang on. Warte mal. Reinhard, you just made a mistake here. Reinhard, du hast hier gerade einen Fehler gemacht. How can I be the most loving person without loving people? Wie kann ich die liebevollste Person sein, ohne Menschen zu lieben? In Portuguese now they would say poise. Auf Portugiesisch würde man jetzt sagen poise. Well, yeah, really, how? Denn, naja, wie denn? Look, it's love loving through you. Schau, es ist Liebe, die durch dich liebt. God is love, God is woven together with you. And he expresses himself through you. Gott ist Liebe und er ist mit dir verwoben und er drückt sich selbst durch dich aus. So Reinhard, I don't have to love people anymore. Also Reinhard, ich muss jetzt Menschen nicht mehr lieben. Not really. Nicht wirklich. If you let God love through you, you don't have to do anything anymore. Wenn du Gott durch dich hindurch lieben lässt, musst du nichts mehr machen. Look at this. Schau mal. Jesus literally said. Jesus sagte buchstäblich. That I only do what I see the Father do. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. He said I do the Father's works. Er sagte, dass er die Werke des Vaters tut. Ah, so Jesus did do something. He did the Father's work. Ah, also hat Jesus etwas getan, nämlich die Werke des Vaters. No, he didn't. Nein, hat er nicht. John 14, Jesus says this. In Johannes 14 sagt Jesus. He says the works that you see, the Father does them through me. Die Werke, die ihr seht, tut der Vater durch mich. So who did the works, Jesus or the Father? Also wer tat die Werke, Jesus oder der Vater? Poise. Poise. You see, guys, this is where we have to come to in our Christian life. Siehst du, da müssen wir in unserem Christenleben hinkommen. That we are so woven together into perfect agape love. Dass wir so perfekt verwoben sind mit der Agape-Liebe. That we and love are one unity. Dass wir mit der Liebe eine Einheit sind. That while we do love people, of course we do. Dass, während wir Menschen lieben, was wir natürlich tun. Yet we can say, ah, it's God loving through me. Wir trotzdem sagen können, es ist Gott, der durch mich liebt. You know, we have to come a unity with perfect agape love. Wir müssen zu einer Einheit werden mit der perfekten Agape-Liebe. That's a new covenant. Das ist der neue Bund. It's entering into the rest of God. Das ist in die Ruhe Gottes eintreten. It's by simple surrender, he loves through me, he expresses himself through me. Es ist durch einfache Hingabe, er liebt durch mich, er drückt sich durch mich aus. You know, it has become a deep desire and a goal in my life that I pursue very strongly. Es ist zu einem tiefen Verlangen und einem Ziel in meinem Leben geworden, was ich sehr konsequent verfolge. I pursue it more than success, more than building orphanages, more than any other thing. Ich jage dem mehr nach als Erfolg oder Waisenhäuser bauen oder irgendwelchen anderen irdischen Dingen. And it's this desire that me and love are woven together so deeply and so perfectly. Es ist das Verlangen, dass die Liebe und ich so eng und vollkommen miteinander verwoben sind. That if you cut me up into pieces, every piece will scream at you, I love you. Dass wenn du mich in Stücke schneidest, jedes Teil dir zuruft, ich liebe dich. That's not actually a statement from myself. Das ist in Wirklichkeit keine Aussage von mir selbst. That's a statement from the great man of God, David Wilkerson. Sondern von dem großen Mann Gottes, David Wilkerson. Here is what he said. Folgendes sagte er. When he preached to the gangs of New York. Als er zu den Gangs in New York predigte. Who killed people without any problems. Die Menschen ohne Skrupel töteten. And he went into them and he preached the gospel to them. Er ging dorthin und predigte ihnen das Evangelium. And they told that they could kill him. Sie sagten ihm, dass sie ihn töten könnten. He said, you can cut me into 100 pieces and every piece will scream at you, I love you. Darauf erwiderte er, du kannst mich in 100 Stücke hauen und jedes von ihnen würde dir zurufen, ich liebe dich. Listen, that's woven together into love's fabric. Das bedeutet es, in das Gewand der Liebe verwoben zu sein. Do you know, if we really understand that this is the desire of the heart of God. Wenn wir wirklich verstehen, dass das der Herzenswunsch Gottes ist. Love from sincere faith. Liebe aus aufrichtigem Glauben. From a pure heart. Aus reinem Herzen. And from a clear conscience. Und einem reinen Gewissen. That's the purpose of the whole Kingdom of God. Das ist das Ziel des Reiches Gottes. Everything else is wrapped up into this. Alles andere ist darin eingehüllt. Then you know what's going to happen? Weißt du, was dann passiert? Then we will be the sons of God manifest on earth. Wir würden als Söhne und Töchter Gottes auf Erden offenbart werden. And people will be drawn to God through Jesus Christ. Und Menschen würden durch Jesus Christus zu Gott gezogen werden. May you today be so woven together with the love, with the fabric of love. Mögest du heute so mit dem Gewand der Liebe verwoben sein? That you feel loved and love bubbles out of you wherever you go. Dass du dich geliebt fühlst und Liebe aus dir heraussprudelt, wo immer du hingehst. Meditate on this today. Meditiere heute darüber. We continue tomorrow. Morgen machen wir weiter.